endlich nah. Was ist ohne dich so langweilig? Dabei bist du doch nah, mir ganz nah. Genau neben dir. Warum stehst du da und nicht hier? Warum steh ich hier und nicht da? Neben dir bin ich und eigentlich nicht. Und eigentlich doch und eigentlich nicht. Ich laufe mit dir und du schaust zu mir. Ich bin in der Ferne und du bist bei mir. Ich halte dich nicht fest, weil meine Kraft weg ist. Weil mein Mut weg ist, weil mein Glaube weg ist. Ich laufe mit dir und du schaust zu mir. Ich bin in der Ferne und du bei mir. Ich halte dich nicht fest, weil meine Kraft weg ist. Warum stehst du da und nicht hier? Warum steh ich hier und nicht da? Neben dir bin ich und eigentlich nicht. Und eigentlich doch und eigentlich nicht. Ich